Bequem aus. Ja. Ich wollte selber losfahren. Nein, nee. Also der fährt 200. Ne? Ich habe das gesehen. Naja, heute nicht. Februar 2007, Pressetermin auf dem Fichtelberg. Ministerpräsident Georg Milbrath auf dem Gipfel, geografisch und politisch. Zum zweiten Mal in Folge ist er soeben von einer privaten Initiative mit dem Titel »Bester Ministerpräsident Deutschlands« ausgezeichnet worden. Die Große Koalition in Sachsen, die er als Regierungschef seit Ende 2004 führt, arbeitet weitgehend geräuschlos. Die innenpolitische Lage ist unspektakulär, fast langweilig. An diesem Tag im Februar dreht sich alles um die Zukunft des Erzgebirges. Vor allem um die Frage, wie es dort weitergehen soll, wenn der Schnee ausbleiben wird in den deutschen Mittelgebirgen. Nun, nach der halbtägigen Konferenz, steht eine kurze Schlittenfahrt für den Regierungschef auf dem Programm. Ein reizvolles Bildmotiv. Doch erfahrenen Presseleuten treibt ein solcher Fototermin eher den Angstschweiß auf die Stirn. Denn wer will schon die Nachricht vermitteln, dass sich mit dem Ministerpräsidenten Schlitten fahren lässt? Habt ihr den Erste-Hilfe-Koffer? Habt ihr da? Mit Baulicht. Professor Georg Milbrath, Jahrgang 1945, seit knapp 5 Jahren Ministerpräsident in Sachsen, braust davon. Auf einem gelben Motorschlitten der Bergwacht Johann Georgenstadt, ohne Mütze, ohne Schal. Kein Zweifel, er ist scharfen Gegenwind gewöhnt. Keine leichten Jahre liegen hinter ihm. Erfolgreiche Jahre als Finanzminister, dann der Kampf um die Nachfolge seines einstigen Förderers und Dudes-Freundes Kurt Biedenkopf und ein beispielloses politisches Comeback gegen alle Widerstände. Im Februar 2007 zählen vor allem die Zahlen. Sachsen steht gut da, gilt als Musterknabe unter den ostdeutschen Bundesländern und als Primus, da es jüngst mit den reichen westdeutschen Bundesländern in kleiner Runde am Tegernsee über die Zukunft des Länderfinanzausgleiches diskutieren durfte, auf Augenhöhe, wie gern betont wird. Sachsen liegt in der Pro-Kopf-Verschuldung bundesweit an zweiter Stelle. Nur die Bayern sind noch besser. Zudem ist es gelungen, neben dem Barock auch Hightech und die Automobilindustrie zu neuer Blüte zu führen. Der Aufschwung ist überall zu sehen und zu spüren. Schon wenige Wochen später gerät der Freistaat in die Schlagzeilen. Berichte, nach denen der Verfassungsschutz rechtswidrig Daten und Informationen gesammelt hat, machen die Runde. Es geht um ein angeblich weit gespanntes Netzwerk aus korrupten Politikern, Immobilienhändlern, Justizbediensteten und Polizisten. Zunächst steht die Frage im Mittelpunkt, ob diese Akten vernichtet werden müssen. Eigentlich hätten sie nie erhoben werden dürfen. Eine Protestnote des Datenschutzbeauftragten an das Innenministerium ist der Auslöser für den Streit. Doch Innenminister Albrecht Buttolo, CDU, weigert sich, die 15.600 Seiten schreddern zu lassen. Die Parlamentarische Kontrollkommission des Landtages wird eingeschaltet. Sie soll die Akten prüfen und das weitere Vorgehen festlegen. Was dann folgt, ist beispiellos. Die Geschichte vom mutmaßlichen Sachsensumpf nimmt an Fahrt auf, zieht ihre Kraft offenbar allein schon aus dem Umfang der Aktenmenge. Obwohl der Inhalt hochgeheim ist, gelangen fortwährend brisante Details nach draußen, werden im Internet veröffentlicht. Offensichtlich gibt es ein Leck im Sächsischen Amt für Verfassungsschutz. Davon profitiert der Frankfurter Publizist und Autor Jürgen Roth. In unzähligen Interviews in Funk, Fernsehen und Printmedien gibt er, der bereits mehrere Bücher zum Thema Korruption veröffentlicht hat, Auskunft über die angeblichen hochkorrupten Netzwerke im ostdeutschen Musterland. Roth hat Kenntnis von geheimen Unterlagen lange vor den anderen Journalisten. Immer mehr Zeitungen berichten im Juni über angeblich korrupte Staatsanwälte und Richter und zwielichtige Immobilienhändler. Es geht um Vorteilsnahme im Amt, um Kinderprostitution und sogar um Mord. Zeitungen und Magazine berichten stets aufs Neue, Sachsen versinke in einem Sumpf von Skandalen. Derweil agiert die sächsische Staatsregierung hilflos. Da keiner über den Inhalt der Akten sprechen darf und nur einige wenige Landtagsabgeordnete den tatsächlichen Gehalt kennen, blühen die Gerüchte und Verdächtigungen. Alles scheint irgendwie mit allem zusammenzuhängen. Diesen Eindruck schürt kräftig die Fraktion der Linken. Deren Fraktionschef André Hahn, der auch Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission ist und somit den Inhalt der Akten kennt, erklärt im Landtag: Der Sumpf in Sachsen ist offenbar tiefer und breiter als sich wohl die allermeisten von uns vorstellen konnten. Es ist unser aller Aufgabe, dazu beizutragen, diesen Sumpf schnellstens trocken zu legen. Verstärkt und bundesweit relevant wird der Skandal im Freistaat erst mit der Brandrede des sächsischen Innenministers Albrecht Buttolo, CDU. Im Juni sorgt er im Landtag für Aufsehen, als er sich zu Informationen des Landesamtes für Verfassungsschutz, kurz LFV, äußert. Als ich Näheres von den Erkenntnissen des LFV erfuhr, war ich in der Tat schockiert. Ich kann ebenso wie Sie, Herr Hahn, hier keine Einzelheiten sagen, dies wäre strafbarer Geheimnisverrat. Mein Gewissen jedenfalls verlangt, den einzelnen Vorwürfen nachzugehen. Die Generalbundesanwältin in Karlsruhe hatte es kurz zuvor abgelehnt, die Ermittlungen an sich zu ziehen. Monika Harms hegte als eine der ersten erhebliche Zweifel, ob sich aus den ominösen Akten überhaupt ein Anfangsverdacht auf Bildung einer kriminellen Vereinigung im Freistaat ableiten ließe. Doch man werde den Kampf mit dem Netzwerk aufnehmen, erklärt Innenminister Albrecht Buttolo. Man wolle es zerschlagen. Die Linksfraktion nutzt die Gunst der Stunde und fordert die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Er soll die Rolle der Regierung in diesem vermuteten Geflecht aus Amtsträgern, Glücksrittern und Kriminellen aufklären. André Hahn: Manche der Straftatvorwürfe sind verschiedenen Institutionen in Sachsen offenbar seit Jahren bekannt, ohne dass dagegen ernsthaft vorgegangen wurde. Jetzt ist es allerhöchste Zeit, aufzuräumen und auszumisten. Erst im zweiten Anlauf gelingt es, den Untersuchungsausschuss einzusetzen. Auch FDP und Bündnisgrüne fordern rückhaltlose Aufklärung. Ausschussvorsitzender wird schließlich der Linke Klaus Bartel. Der frühere DDR-Staatsanwalt aus Chemnitz hat Anfang des Jahres 2007 zwei zentrale Zeugen der Sumpfgeschichte anwaltlich vertreten. Bartel tritt auch gemeinsam mit dem Frankfurter Buchautor Jürgen Roth bei einer Lesung aus dessen neuem Buch zum Sachsensumpf auf. Rückblickend meint die Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag, Antje Herminau: Natürlich war diese Akten- und Korruptionsaffäre ein gefundenes Fressen für die Linke. Das ist ganz verständlich. Die Linke hat ja jahrzehntelang damit leben müssen, dass sie eigentlich stigmatisiert worden ist dafür, dass sie eben genau solche Sachen sich hat zu Schulden kommen lassen. Die DDR hatte ja auch den Ruf, dass da alles gemauschelt wird. Und jetzt war eben die Möglichkeit zu beweisen, dass die Demokratie auch nicht viel besser ist. Der neue Verfassungsschutzpräsident Reinhard Boos meldet im Juli ernste Zweifel an der Glaubwürdigkeit einer der zentralen Quellen des Landesverfassungsschutzes an. Und zwar für den Aktenkomplex, der Leipzig betrifft. Es besteht zudem der Verdacht, dass Akten manipuliert sein könnten. Entgegen den Vorschriften soll ein aktiver Polizeibeamter als Quelle genutzt worden sein, der seine bereits bekannten Erkenntnisse aus Ermittlungsverfahren vertraulich an den Verfassungsschutz übergeben hatte. In anderen Worten, die Akten wurden aufgepeppt und spannend gemacht, obwohl die Inhalte bereits in früheren Ermittlungsverfahren ausgewertet worden waren. Als Hauptverantwortliche für dieses Vorgehen wird die frühere Leiterin des inzwischen aufgelösten Referates zur Beobachtung der organisierten Kriminalität in Sachsen ausgemacht. Eine aus dem Osten stammende frühere Staatsanwältin und charismatische Dame, die begeistern konnte, wie auch Sachsens Innenminister Albrecht Buttolo bekennt. Er ist ihr in Sitzungen der Parlamentarischen Kontrollkommission im wahrsten Sinne des Wortes auf den Leim gegangen. Ich muss offen gestehen, ich bedauere es, dass wir hier nicht die notwendige Kritik eingesetzt haben. Eine unabhängige Prüfungskommission aus renommierten westdeutschen Richtern und Verfassungsschutzexperten kommt wenig später, im August, zu dem Ergebnis, Kontrollmechanismen und die Fachaufsicht des Ministeriums hätten komplett versagt. Prüfkommissionsmitglied Dietrich Bayer, ein ehemaliger Bundesrichter, resümiert: Dass es eine Verkettung von unglücklichen Umständen gewesen ist. Ich will das damit nicht verharmlosen. Ich will nur sagen, von diesen mehreren Faktoren, angefangen von der Personalsituation über die internen und externen Kontrollmechanismen bis hin zu den Vorschriften, die wir uns angesehen haben, alles hat zusammengewirkt. Schlapphüte außer Kontrolle, titelt eine überregionale Tageszeitung. Der Sumpf entpuppt sich als handfeste Krise des Verfassungsschutzes, doch der angeschlagene Innenminister bleibt im Amt. Die Folgen der monatelangen Gerüchte und Mutmaßungen sind damit nicht getilgt. Antje Herminau von den Bündnisgrünen: Was mich sehr stört an der Politik der Linken, wie sie gerade läuft, ist, dass sie den Eindruck erweckt, dass alle an der Regierung nur Versager oder Betrüger seien. Das führt dazu, dass die Leute nicht etwa sagen, die Linke hat die guten Leute, sondern das führt dazu, dass die Leute sagen, alle in der Politik sind korrupt oder Versager. Und das wird ein großes Misstrauen bedeuten. Es gibt einen Vertrauensverlust in der Bevölkerung in die politische Klasse schlichtweg. Und der wird durch das Theater, das die Linke oft veranstaltet, natürlich verstärkt. Um Vertrauen und Glaubwürdigkeit geht es auch in den anderen drei Bereichen, die allen voran den Regierungschef und die CDU belasten. Geradezu grotesk hat sich der Streit um die inzwischen weltbekannte, aber nicht existierende Waldschlösschenbrücke im Dresdner Elbtal entwickelt. Wird sie gebaut, verliert Dresden aller Voraussicht nach den begehrten UNESCO-Welterbetitel. Eine Blamage wäre das wohl nicht nur für die Sachsen, sondern auch für die Bundesregierung. Die hatte eine entsprechende völkerrechtliche Vereinbarung unterschrieben, diese aber nicht in nationales Recht umgesetzt. Sachsens Regierungschef Milbrath zeigt sich kompromisslos. Er will die Brücke bauen, weil sich im Februar 2005 knapp 2/3 der Dresdner Bürger in einem Bürgerentscheid für die umstrittene Elbquerung ausgesprochen hätten. Es gibt einen Bürgerentscheid und nach unserer Rechtslage ist der Bürgerentscheid bindend. Und es gibt niemanden, der diesen Bürgerentscheid außer Kraft setzen kann. Und das, was von mir ständig gefordert wird, ist schlichter Rechtsbruch. Das stimmt zwar einerseits, ist aber andererseits nicht die ganze Wahrheit. Zahlreichen Bürgern, die einst für die Brücke stimmten, ist nun daran gelegen, den Welterbetitel nicht zu verlieren. Sie wünschen sich eine UNESCO-verträgliche Brücke im Elbtal. Doch Milbrath bleibt stur, sucht weder die Vermittlung noch einen Kompromiss. Ich finde es auch nicht sehr gut, wenn ich mit Taliban verglichen werde und verunglimpft würde. Ich glaube, das ist auch kein guter Beitrag. Aber ich rieche mich nicht auf darüber und wer austeilt, muss auch einstecken. Aber trotzdem. In die Kritik gerät Georg Milbrath auch nach dem fremdenfeindlich motivierten Übergriff auf 8 Inder im sächsischen Mügeln. Er habe zu spät reagiert, den Vorgang verharmlost und die Regierung habe kein Konzept gegen den Rechtsextremismus im Freistaat, heißt es. Milbrath geht in die Offensive. Auch wenn es keinen rechtsradikalen Hintergrund hätte, die Tatsache, dass Menschen verfolgt werden, dass es zu Körperverletzungen, zu Landesfriedensbruch kommt, ist etwas, was in unserem Land nicht passieren darf. Mügeln macht indessen weiter bundesweit Negativschlagzeilen. Im Vorzimmer von Bürgermeister Gotthard Deuse laufen die Telefone heiß. Stadtverwaltung Mügeln, schönen guten Tag. Immer wieder müssen sich die Sekretärinnen beschimpfen lassen als Nazis und Schlimmeres. Ja. Deuse selbst gießt mehrfach Öl ins Feuer, obwohl er eigentlich seine Stadt nur in Schutz nehmen will. Die Stadt Mügeln ist keine organisierte rechtsextreme Szene. Und ich denke, das mit Recht auch sagen zu können, eigentlich in jedem Dorf, in jeder Stadt, in Gesamtdeutschland gibt es Rechte, die man nicht vermeiden kann. Deshalb sage ich nochmal, wir sind nicht ausländerfeindlich, sondern wir leben mit den Ausländern und das wollen wir auch weiterhin tun. Die Diskussion um die Vorgänge von Mügeln überdeckt zunächst die schlechten Nachrichten des US-amerikanischen Immobilien- und Hypothekenmarktes. Ein Bericht vom 10. August in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über größere risikoreiche Engagements der Sächsischen Landesbank im krisengebeutelten Hypothekenmarkt wird umgehend dementiert. Doch just in diesem Moment beginnt der erste Akt in dem wohl größten Drama der Amtszeit des Volkswirtschaftsprofessors Georg Milbrath als Landesvater. Die kleinste und zudem einzige ostdeutsche Landesbank gilt schon länger als Sorgenkind. Sie ist überdies das Baby Milbraths. Der hatte einst davon geträumt, sie zu einer machtvollen und einflussreichen Landesbank für alle 5 ostdeutschen Bundesländer auszubauen. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen bleibt ihr Geschäftsbereich nur sächsisch. Für Schlagzeilen sorgt lediglich der damalige Vorstand mit zahlreichen Affären und Skandalen. Dennoch hält Milbrath in einer Art Nibelungentreue an ihm fest. Inzwischen ist die alte Führungsriege in der Versenkung verschwunden. Bis heute werden die Hinterlassenschaften durch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufgearbeitet. Das Jahr 2005 markiert einen Neuanfang in der kleinen, aber feinen Landesbank. Neue Köpfe suchen neue Ziele und Märkte und setzen dabei auf Dublin, wo gleich mehrere Zweckgesellschaften gegründet werden, um den Handel mit internationalen Schuldverschreibungen einfacher und effektiver abwickeln zu können. Das geht lange gut. So gut, dass alle Kritiker verstummen. Auch die Aufsichtsgremien lassen die Bankmanager gewähren. Schließlich kommen vor allem die Kommunen in den Genuss der Überschüsse, die die Sachsen-LB erwirtschaftet. Vielleicht hat auch mancher im Verwaltungsrat gar nicht verstanden, was schwarz auf weiß zu prüfen ist. Der Bankbilanz allein jedenfalls ist der volle Umfang des Risikogeschäftes nicht zu entnehmen. Das US-amerikanische Hypothekengeschäft hätte die Bank nun um ein Haar in den Ruin getrieben. Nur durch einen blitzschnellen Notverkauf am 26. August an die Landesbank Baden-Württemberg konnte das Schlimmste abgewendet werden. Doch der Imageschaden bleibt. Naja, es gibt eine ganz ordentliche Vertrauenskrise in diesem Land. Es hat damit zu tun, dass die Sächsische Union in zwei ihrer Markenkerne, wo man ihr also Vertrauen entgegengebracht hatte, versagt hat. Das ist die innere Sicherheit und das ist vor allem die Frage Wirtschaft und Finanzen. Die Opposition wittert Morgenluft. Linksfraktion, FDP und Bündnisgrüne fordern den Rücktritt Georg Milbraths und einen Neuanfang in Sachsen. Wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären, käme die CDU nach einer aktuellen Forsa-Umfrage auf nur noch 37%. Das sind 4 weniger als noch vor knapp 3 Jahren. Das wirft alte Fragen auf und stellt die politische Zukunft Georg Milbraths an der Spitze der sächsischen CDU in Frage. An diesem Samstag müssen die Delegierten des CDU-Landesparteitages in Mittweida entscheiden, ob Milbrath weitermachen darf oder nicht. Sollte sein Ergebnis unter 70% liegen, wäre dies wohl das Ende seiner Amtszeit. Zwar hat ihn der Landesvorstand einstimmig nominiert, haben CDU-Kreisvorsitzende und sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Treueschwüre abgelegt, dennoch bleibt die Anspannung. Das sagt auch sein hiesiger Hauptrivale, der aus dem Erzgebirge stammende Kultusminister Steffen Flath. Also es ist immer eine angespannte Situation, vor jedem Parteitag übrigens, weil auf Parteitagen geheime Wahlen stattfinden. Der andere Rivale sitzt im Bundeskanzleramt Berlin, gibt sich zurückhaltend. Er kann warten. Ich bin Mitglied des Landesvorstandes und kandidiere auch wieder neu. Ich wohne hier. Ich bin für Sachsen in der Bundesregierung, aber in der Rolle, in der ich jetzt habe und in keiner anderen. Dennoch gilt Thomas de Maizière, der frühere sächsische Finanz-, Innen- und Justizminister, als Geheimwaffe der Bundes-CDU. Die beobachtet mit Grausen, wie die einstige CDU-Bastion in Sachsen wankt. Besorgniserregend dürfte hierbei noch ein weiterer Befund. Nach einer aktuellen Umfrage der Sächsischen Zeitung halten 2/3 aller Sachsen den Sozialismus im Prinzip für eine gute Idee. Und selbst bei konservativen Mitgliedern der CDU gibt es hierzu eine klare Mehrheit. 48% stimmen zu. Ein Weiter-so dürfte es also nicht geben, egal wie die Delegierten an diesem Wochenende entscheiden. Ob Neuwahlen, wie von der Opposition gefordert, eine gute Lösung wären, darf bezweifelt werden. Derzeit wären CDU und SPD nicht in der Lage, allein eine Mehrheit zu bilden. Stattdessen wachsen nur die Ränder. Die Linkspartei legt zu auf 29%, die rechtsextreme NPD liegt aktuell bei 9%. In der Summe wählt demnach gut ein Drittel extrem links oder rechts im Freistaat.